Peter Wanderer, willkommen zum Greifenlau-Podcast. Der einzige Podcast, auf den noch Grind stolz wäre. Heute mit Florian Anahel und Greifenklau. Und wir sprechen heute zum Thema Unterdruck zum aktuellen Märzkarneval. Jawohl. Jawohl, der wird von Claudine organisiert. Und ja, wir gehen mal den Intro-Text durch. Ja. Und gucken mal, was dabei so rauskommt. Also, dann fangen wir mal mit dem ersten Absatz an. Wie geht ihr mit zeitkritischen Szenen im Rollenspiel um? Lasst ihr sie plätschern? Mit welchen Mitteln sorgt ihr dafür, dass das Tempo und die entsprechende Situation unter Druck bleibt? Entscheidungen von Spielern, Charakteren entsprechend eher aus dem Bauch heraus getroffen, als logisch durchdacht werden. Jo. Okay, ich sehe schon, ich soll anfangen. Fang mal an und dann kann ich mal meine Gedanken dazu äußern. Also im Normalfall sind es bei den meisten Spielern bei mir so, dass die dann auch sich bei der Situation äußern oder danach, kurz danach äußern, und man sie nicht unbedingt drängeln muss. Gibt es natürlich auch. Wenn ja, ist das durchaus so. Oder ich hatte jetzt mal eine Einsteigerrunde, die so eher vom Brettspiel kommen und dann so in so eine Situation, wo es halt, ne, wo sie was machen mussten, aber dann halt irgendwie planen wollten, obwohl es in-game sozusagen eine zeitkritische Entscheidung war. Richtig. Da habe ich dann auch tatsächlich mal runtergezählt sozusagen, um ein wenig auf die Dringlichkeit hinzuweisen. Das hat dann auch sofort gut geklappt. Und bei Pathfinder, da haben wir, wo ich SL bin in der Runde, tatsächlich einen Spieler, der manchmal sehr, sehr, sehr lange braucht. Da habe ich mir dann doch schon mal auch einen Timer mitgenommen und die 2 Minuten, glaube ich, runterlaufen lassen. Das haben alle Spieler am Spieltisch begrüßt. Ja, unterstütze ich. Es gibt halt Situationen, um halt quasi die Spannung oder die Dramatik zu erhalten, dass jetzt jemand nicht irgendwie x Sachen überlegen kann oder nachfragen kann oder machen kann, sondern es muss jetzt eine Entscheidung her. Es ist zeitkritisch und man kann sich nicht mit den anderen unterhalten und beratschlagen oder nochmal irgendwas sprechen, sondern es muss jetzt halt irgendwie eine Entscheidung her. Genau, weil man natürlich auch sehen muss, dass es halt nicht so eine Situation ist wie so, mein Charakter oder der Charakter hätte mehr Informationen als der Spieler hat, dann ist das natürlich schwierig, so eine zeitkritische Situation auch so durchzuziehen. Ja. Also halt, wenn der Charakter sozusagen Ingame-Wissen über die Welt hat, dann muss der Spieler schon die Gelegenheit haben, die nochmal nachzufragen oder so. Richtig, aber weil es gibt ja genug Situationen, wo das nicht notwendig ist. Ja, keine Ahnung, man steht auf dem Auto, das Auto fährt auf den Abgrund zu, da ist egal, ob der Südkontinent von nackten Frauen bewohnt wird oder nicht. Also, da muss er sich entscheiden, springt er runter oder versucht er ans Lenkrad zu greifen. Ich meinte explizit, wenn halt das Charakterwissen dafür eine gewisse Rolle spielt. Richtig. Ja, also ich muss sagen, ist tatsächlich eher selten das Problem. Ja, gut, ich meine, man kann nochmal, muss man nicht unbedingt auf Regeldiskussionen oder so eingehen, außerdem hat man das auch schon. Naja, aber also Tempo hochhalten, was wir halt hatten im Abenteuer 11th Hour, da ging es ja darum, man hat 11 Stunden und wenn die abgelaufen sind, dann wird man bombardiert. Ja. Da hätte es ja zum Beispiel keinen Sinn gemacht, tatsächlich eine Uhr 11 Stunden zurücklaufen zu lassen, sondern aber quasi immer der Hinweis mit, es sind so und so viele Stunden vergangen und es sind so und so viele Stunden noch übrig. Und irgendwo musste dann der Spieler ein Gefühl dafür entwickeln, wie viel Strecke hat er noch zurückzulegen und was kann er sich noch leisten und was nicht. Ja, das stimmt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, nach der Hälfte der Zeit haben wir auch aber noch nicht die Hälfte der Strecke zurückgelegt gehabt. Nein, also wegen der alten Gefangenen. Richtig, die Gefangenen. Gefangenen jetzt mal wegen der Verletzten. Überlebenden. Überlebende Verletzte. Ja, das hat mir bis heute noch angelastet. Ich höre die Teile gerade, dabei habe ich gar nicht gesagt, dass man die zurückgelassen. Ich habe nur gesagt, dass es eine Option wäre. Richtig. Also in einem Runden meinten sie aber, es steht gar nicht zur Diskussion. Ja, nee, genau. Das ist ein schönes Beispiel. Ich finde auch die alte Warhammer-Mechanik von Warhammer 3 mit dem etwas abstrakten... mit der Fortschrittsleiste. Mit der Fortschrittsleiste, genau. Ist dafür immer eine gute Möglichkeit, um den zu zeigen, da passiert was, irgendwas ist zeitkritisch, jetzt egal, ob der Spieler genau weiß, was das ist oder nicht. Muss man natürlich nur mal wissen, ob es jetzt sozusagen ein Zeitding ist oder ob man da Nachteile sammelt, die die Spieler würfeln oder sonst was. Aber so was Abstraktes finde ich auch immer durchaus gut. Richtig, und dass sie halt auch sehen, dass was passiert. Also ich glaube, in dem alten First Edition Abenteuer und wie Shadows of a Bögenhafen passieren, also irgendwie geht es darum, da ist halt so ein, das ist ja das erste richtige Warhammer-Abenteuer, wo die Aussage war, schreib mir ein Cthulhu-Abenteuer für Warhammer. Ja. Und dann wird halt in der Stadt von einem Kult irgendwie versucht, Dämonen zu beschwören, die die ganze Stadt auffressen. Und da gibt es auch, glaube ich, irgendwie eine Agenda. Dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Und das Problem ist aber, wenn die Spieler da irgendwie nicht drauf stoßen, dann passiert das trotzdem alles. Das heißt, sie wissen noch nicht mal, dass sie quasi gegen die Zeit arbeiten. Ja. Und irgendein Kult gerade das Ende des Landkreises vorbereitet. Stimmt, das gegen uns, glaube ich, so. Das gehört doch zu dieser Dings-Trilogie mit der. Das ist das Erste. Genau. Ja. Und wenn da halt die Spieler nicht dabei sind, dann gibt es halt eine Agenda und es gibt eine Zeitleiste, aber die kennt keiner. Also der Spieler weiß nicht mal, dass er unter Druck ist. Ich meine, so, und dann führt das immer dazu, wie neulich mal angesprochen ist, dann ist das Abenteuer vorbei und dann muss der als Spieler da ja irgendwie raus mit seiner ganzen Information und dann kann er nur seinen Spielern sagen, das habt ihr nicht gefunden, das habt ihr nicht gefunden und das habt ihr nicht gefunden. Wem soll das denn sonst erzählen? Richtig. Das stimmt. Also wenn Zeit, wenn Druck, dann irgendwann sollten sie es erfahren. Da bin ich durchaus auch für so einen Metagaming-Mechanismus zu haben. Also im Sinne von, na klar wissen die Spieler nicht, dass sie den Druck haben, aber wenn der Spielercharakter weiß es nicht, aber wenn der Spieler sieht, okay, da ist eine Leiste, die langsam hochzählt, ich muss wohl irgendwie irgendwas richtig tun oder machen. Also kann ein adäquates Mittel sein. Ja, und allgemein ich hatte gerade mit Regeldiskussionen eingeleitet, also in meinen Augen ist es immer besser, kurz eine Lösung für so etwas zu finden, als das sozusagen wegzubügeln und dafür unglückliche Spieler am Tisch zu haben oder welche, die dann immer noch das Bedürfnis haben, das irgendwann wieder zu diskutieren, weil dadurch hemmt man ja letztlich nicht die Diskussion, sondern man verzögert sie nur sozusagen oder man streckt sie eigentlich. Also dann lieber kurz klären, was Sache ist, wie man die Sache sieht, sich den Spieler kurz anhören und danach geht es wieder volle Kraft weiter. Richtig. Gut, das war so der erste Passus. Gucken wir uns mal den zweiten Passus an. Kurz vor der Con, ihr wollt etwas anbieten, habt ihr noch gar nichts vorbereitet. Wie schafft ihr es, noch kurz vorher etwas Rundes auf die Beine zu stellen? Setzt ihr weitgehend auf Improvisation oder habt ihr bestimmte Tipps und Tricks, die ihr weitergeben könnt? Wo spürt ihr am ehesten Zeit ein? Gibt es so etwas wie eine Prioritätenliste bei euch? Ja, also ich gehöre wahrscheinlich zu den Menschen. Also ich bin ja oft sehr chaotisch, aber in Sachen Spielvorbereitung bin ich doch relativ akribisch, gerade wenn ich mir das Privileg herausnehme, für andere Menschen quasi zu leiten und sozusagen deren Zeit sie mir opfern auf Cons, dann bin ich nochmal so gut vorbereitet. Das sieht dann auch tatsächlich so aus, dass ich das Abenteuer, was ich denn Spiel leiten werde, vorher mindestens einmal Probe gespielt habe. Und zu Testzwecken, damit ich mich dann selbst so ein bisschen eine Idee habe, wann muss ich ein bisschen mehr Tempo geben, damit wir noch zum Ende kommen oder was kann passieren. Ja, oder einfach, was habe ich nicht bedacht. Vielleicht kommt ja die Gruppe auf Ideen, wo ich mir denke, ja, okay, da sollte ich mal wirklich drüber nachdenken. Also zum Beispiel jetzt für die Slay Menschen, da leite ich dann lieber immer ein Abenteuer. Das habe ich dann auch gut vorbereitet. Die passenden Counter dabei und etc. Das habe ich dann tatsächlich vorher einmal mit meiner Pathfinder-Runde gespielt. Okay. Natürlich dann auch mal mit Dungeon Slayers. Und beziehungsweise mit Old Slayhand war das. Ja, und auch mit dem Zombie-Abenteuer im Jahr davor habe ich es genauso gemacht. Also, ja, Conventions spielgeleitet habe ich noch gar nicht. Bin halt nur mit unseren Gruppen unterwegs. Ja. Was ich aber, wo ich ziemlich viel Zeit einplane, sind halt die Kampfbegegnungen. Das heißt, wenn ich weiß, es wird gekämpft, ich brauche die Liste mit den Gegnern, ich brauche die Liste mit den Fähigkeiten, die haben. Meistens mache ich sogar noch irgendwie eine Wundenliste. Mhm. Das ganze andere im Spiel, ich habe einen Counter, es wird gesprochen, es gibt Informationen, das kann ich improvisieren. Ja. Aber wenn es dann wirklich daran geht, dass ich dann mich nicht in der Runde hinsetzen will und jetzt erstmal aufschreiben, mit welche Leute sind da und wie viele Wunden haben die und was können die machen im Kampf, das bereite ich immer vor. Das mache ich übrigens auch noch häufiger, wenn ich jetzt so, also wenn das jetzt ein Dungeon wäre, wäre das vielleicht nicht unbedingt nötig, aber wenn es jetzt normal ist, ja, sagen wir so ein Star Wars Abenteuer, genau, haben wir hier liegen, dann mache ich das meistens so, dass ich so eine Episode, die erstreckt sich noch oft über 5, 6, 7, 8 oder 10 Seiten, dass ich mir das nochmal das Wichtigste zusammenfasse auf einer Seite. Okay. Und den Zettel habe ich dann auch vor mir liegen, sozusagen, wenn die Episode läuft, dass ich nochmal kurz drauf blicken kann und ja, vielleicht merke ich dann, oh ja, da wolltest du doch noch. Das sollst du doch noch einbauen. Jetzt wird es langsam Zeit oder ja, ne, oder halt, wenn irgendwer was fragt, dass man nochmal drauf gucken kann, ja, so und so hieß der. Das überhaupt ist noch ein guter Tipp. Immer eine Liste von 10, 20 Namen parat haben, wo man immer mal wieder Leute braucht an NSCs, die auftauchen können, die Spieler ansprechen können. Und richtig, und das Schlimme ist nicht, den Namen sich schnell auszudenken, sondern irgendwie 2 Sessions später wollen sie nochmal zu den Typen zurück, mit dem sie schon mal gesprochen haben, der ihnen schon mal weitergeholfen hat. Das kann passieren, oder als aufmerksamer Spieler, und du spielst ein Kaufabenteuer, kannst du sehr genau ausfiltern, was ein wichtiger NSC und was nicht. Wenn du mich nach einem Namen fragst, dann kriegst du sofort einen, nur das ist sehr zögerlich, dann weißt du, okay. Also das funktioniert tatsächlich bei manch einem. Ja, also deswegen auf der Namensliste. Also Beispiel, Namensliste immer super. Und gerade so passende Namen, das ist auch nicht Stimmung. Ich erinnere mich noch an eine Ars Magica Runde, da hat er dann seine Charaktere Dieter und weiß ich nicht wie genannt. Das reißt einen dann auch sofort aus der Stimmung. Also kann ich nicht empfehlen. Bei allem Spaß, den Rollenspiel machen darf. Und ich bin auch nun wirklich nicht der Immersionstyp, aber so ein bisschen Mühe darf man darauf verwenden, finde ich. Es muss nicht Dieter sein. Also außer man spielt vielleicht Warhammer, da würde das vielleicht sogar passen. Richtig, aber dann noch so einen richtig schön bekloppten Nachnamen. Ja, Dieter Bockwurst. Oder Dieter Verräter. Dieter Heimlich. Dieter. Das ist so eine Mischung aus Warhammer und TKKG. Das ist Dann hat er noch ein vierschrötiges Narbengesicht und man weiß sofort, okay, das ist der Verbrecher. Ich sag mal so, ein Warhammer-Abenteuer mit so 4 Halbstarken. Ja. Gabi. Ich dachte, du wolltest gerade auf die Warhammer 40k-Runde aufmerksam machen. Nein. Den 4 halbstarken Halblingen, okay, sind ein paar mehr. Es werden aber immer weniger. Das stimmt, irgendwann sind wir bei 4 angekommen. Geht schneller, als man denkt. Ja, also das ist sogar ein Beispiel. Und zwar, ich glaube, Quaron stirbt im zweiten Abenteuer. Das Problem ist, er ist im ersten Abenteuer auch schon mal gestorben. Ist mir auch von Dürren nicht aufgefallen, falls du es nicht rausgefunden hast. Es war ein NSC, ja. Wobei der Name kommt eigentlich wirklich aus dem Kaufabenteuer. Ich habe ihm halt nur einen ordentlichen Halbling-Nachnamen verpasst. Das heißt, aus dem Katachana Quaron ist ein Halbling Quaron geworden. Aber ich glaube, er stirbt zweimal. Ja, das kann passieren. Richtig. Das passiert halt, wenn man halt seine NSCs nicht auf der Liste parat hat. Und deshalb, ich hatte dann angefangen, es gibt ja bei 40k gibt's ja diese Squad-Liste, wo auch reingeschrieben wird, verstorbene Charaktere oder verstorbene NSCs aus der Einheit. Und da war bei mir Uneinigkeit, weil ich sie nicht gepflegt habe, während ich geleitet habe. Und dann beim nächsten Mal, oder da waren ein paar Monate Pause dazwischen, da hat man es wieder vergessen. Das passiert wohl jedem Mal. Und wenn man es nicht aufschreibt, ist es nicht passiert. Richtig, außer man hat die Möglichkeit, sich nochmal anzuhören. Klammer auf, Klammer zu. Richtig. Aber gut. Ja, also kurzum, ich habe schon durchaus mehrmals erlebt, dass sich Leute nicht vorbereitet haben, die dann, wo ich auf dem Con gewesen bin und die für mich geleitet haben. Das ist eher, es ist oft keine Quelle von Spaß. Also es gibt Leute, die können das, oder es gibt Systeme und Abenteuer, die dafür ausgelegt sind, selbstverständlich, aber wenn man jemand ist, der sich normalerweise vorbereitet, dann ja, sollte man das auch tun. Ja, insofern kann ich auch nur empfehlen, wenn man kurz vor der Con ist und unbedingt etwas anbieten will, also ist ja auch die Möglichkeit, mal dahin zu gehen und zu spielen. Also ich spiele auch sehr gerne, also als Spieler jetzt. Der Spielleiter spielt natürlich auch. Der spielende Spielleiter. Und man lernt auch als Spieler unheimlich viel über das Spielleiten, wenn man halt anderen sozusagen mal live dabei ist. Ja, aber wenn man unbedingt leiten will, also ich habe zumindest einige Abenteuer, die ich auch durchaus gerne leite und hin und wieder mal leite, und da ich ja Ergebnisse offen leite, entwickeln die sich auch immer anders, also ich bin immer wieder neu überrascht. Das ist eine Möglichkeit. Oder bei Systemen wie Dungeon Slayers oder Slayerhand etc. gibt es ja die One-Pages, oder jetzt aus dem Winter-OPC gibt es wieder ganz viele für quasi jedes System. Das ist etwas, auf einer Seite muss man sich durchlesen, muss man sich noch ein paar Gedanken zu machen, vielleicht auf der Zugfahrt dann zum Con hin, Klammer auf, oder nach Möglichkeit vorher, falls sie dann nicht die nötige Inspiration kommt oder man noch was nachgucken will im Internet. Jedenfalls, die kann man da halt wirklich sehr schnell vorbereiten. Ja, oder auch jetzt hier die Star Wars Rollenspiel, diese Einsteiger-Sets. Die Einsteiger-Abenteuer, das ist ja wirklich, also die sind ja gebaut mit Szene an Szene an Szene, mit, wenn du die fertig gespielt hast, Blätter um, du bist auf der nächsten Seite. Ja, da kommt gleich die Gegenmeinung zu. Da kommt gleich die Gegenmeinung dazu. Und da denke ich, also wenn man das System kann, dann kann man diese Einsteigerabenteuer quasi so runterspielen, wie sie da stehen. Also ich habe äußerst unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt das Einsteigerset für am Rande des Imperiums einmal gespielleitet. Für Age of Rebellion habe ich einmal gespielt, werde es ja demnächst auf Warhammer 40k konvertiert leiten. Richtig. Und Force and Destiny haben wir zusammen gespielt. Richtig. Genau. Und das zum Beispiel fand ich sehr gut, aber auch, weil der Spielleiter uns quasi gewisse Freiheiten gelassen hat und quasi in einer ähnlichen Rundenbesetzung, jedenfalls war der Henrik auch dabei, hat jemand anders gespielleitet für Age of Rebellion und der hat quasi das Abenteuer so 1:1, wie es da drin steht, und die Szenen auch so hintereinander gekittet, wie es sein soll, und sich dann auch, ja, ich sag mal, so ein bisschen über das Railroading da lustig gemacht. Ja, da, also mit sowas kann ich halt sehr wenig anfangen. Also wenn ich es schon mache, dann darf ich mich nicht drüber lustig machen. Das ist eine gute Idee. Und prinzipiell, wie gesagt, das ist nicht schwierig, sich das vorher einmal durchzulesen und nein, ist ja dann richtig. Ist ja richtig. Die Szenenreihenfolge zu ändern. Also ja, die Szenenreihenfolge kann man ändern. Aber die Szenen, also ich war in die frühen Days Abenteuer erinnert, das ist quasi ein Vorlesetext und dann kann man verschiedene Sachen machen und meistens wird dann immer irgendwie ein neuer Mechanismus eingeführt oder sowas. Richtig. Gut, klar, ist da auch so, wenn man sich da noch nicht auskennt, dann mag das sogar ein bisschen schwierig sein, aber das Finale bleibt ja quasi am Ende, weil die Dinge, die da eintreten müssen, können nicht vorher eintreten. Richtig. Insofern, das klappt schon. Und genau, bei der Einsteigerbox von am Rande des Imperiums habe ich eine gute Erfahrung gemacht. Also beim Spielleiten war ganz ordentlich gespielleitet, hat der Spielleiter aber auch gesagt, hat er vorher selber nochmal gespielt und das halt so angepasst, wie in der Reihenfolge, wie wir da das halt gemacht haben. Und naja, auf jeden Fall genauso geil. Auf jeden Fall, unser Fazit ist ja, also wenn man quasi merkt, das Abenteuer, was ich vorbereiten wollte, schaffe ich nicht, dann nehme ich halt einen One-Pager oder ich nehme irgendein Einstiegsabenteuer. Oder etwas, was ich schon mal gespielt habe und mich mit auskenne. Richtig. Irgendwelchen Abenteuer, was weiß ich hier. Falkengrund, letzte Hoffnung, wenn ich bestimmt schon fünfmal gespielleitet. Wenn ich das jetzt nochmal rausholen würde, könnte ich das noch 3 oder 4 Jahre noch problemlos spielleiten. Richtig. Dann muss ich mich da auch nicht unter Druck setzen. Genau. Ja, also lieber statt sich unter Druck zu setzen, dann lieber spielen statt spielleiten. Das wäre mein Haupttipp. Richtig. Ja, und ansonsten mal vorbereiten, Zeit einsparen. Ja, nee, also ich will mich eigentlich schon so vorbereiten, dass ich dann nicht so vorbereitet habe, wie ich das eben wollte. Ich verwende auch, so wie du, halt Zeit darauf, zum einen die NSCs rauszuschreiben oder rauszukopieren. Mhm. Ja, und dann, wie gesagt, nochmal eine kurze Zusammenfassung machen. Bei manchen, was weiß ich jetzt, bei Smartspitze, beim Pathfinder Dungeon, ne, da hast du so eine Dungeon-Ebene auch auf 10 Seiten beschrieben. Fasse ich dann auch nochmal für mich zusammen. Raum 17 ist die Schlachterei, Raum 18, der Geschenkeraum. Ja, kurz, das Wichtigste, was da drin ist, ob man da wichtige Proben machen muss, und das ist dann alles auf einer DIN A4-Seite. Da kann ich dann nochmal drauf gucken und richtig gut ist. Also mir würde jetzt auch nicht einfallen, wo ich denke, okay, da könnte man jetzt Zeit einsparen, ja, und das irgendwie besser vorzubereiten. Genau, jetzt weiß ich aber, was ich sagen will. Also wenn man improvisieren will, also das quasi kommt so ein komisch klingender Satz, wenn man gut improvisieren will, dann ist es immer gut, wenn man sich gut vorbereitet hat, weil dann kennt man sich da aus und richtig kann auch auf Abweichungen gut reagieren. Richtig. Das klappt zumindest bei mir ziemlich gut. Das muss natürlich nicht bei jedem so sein. Gibt da sicherlich auch Leute, bei denen das anders ist. Naja, improvisieren bedeutet ja, es passiert etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Mhm. Und jetzt muss ich halt irgendwie eine Szene aus dem Ärmel schütteln oder halt irgendwie die Überleitung mit, das Abenteuer heißt Tod auf dem Reich und sie entscheiden sich, nicht auf dem Reich zu fahren. Soll schon mal passiert sein. Dann muss ich halt überlegen, wie kriege ich es kompensiert, und wenn ich mich in der Spielwelt gut auskenne, ja. Richtig, ja, wobei das ist schon, ja, also das ist unserer Warhammer-Gruppe passiert, ganz ohne dich, aber habe ich dir bestimmt das ein oder andere Mal erzählt. Das ist aber auch so eine komische Sache gewesen, haben die Spieler da quasi am ausgehenden Abend so alle gesagt, ja, und dann wollen wir das so und so machen und so und so. Und dann beim nächsten Mal, beim Einstieg, so, ja, und dann wollen wir da hinfahren? Ja. Und irgendwie nach 10 Minuten waren wir dann dabei. Also ich habe das nicht, es ging nicht weder von mir aus, noch habe ich das unterstützt, aber die wollten unbedingt, ja, aber auf dem Fluss, da ist ja ein Blip. Nee, wir laufen das lieber zu Fuß. Und irgendwie waren sie dann dabei, das völlig umzuplanen. Improvisieren, ja, wenn man die Umgebung kennt und auch wenn man Alternativen anbieten kann. Genau, also ich meinte eher, also was weiß ich, wenn ich jetzt meine Dungeon-Ebene vorbereitet habe, ja, und sie kommen dann auf die Idee, wir durchbrechen jetzt die Wand oder was weiß ich nicht, was für Innovationen da rausgekramt werden, kann man darauf halt super reagieren, wenn man halt sich vorbereitet hat und weiß, wie das da aussieht, wie die Fraktionen, die da außerhalb des Einflusses der SCs sind, wie die aufeinander reagieren und so weiter. Richtig. Gut, also zurück zum Thema. Die Idee ist ja quasi, ich sage, ich improvisiere und deshalb muss ich nichts vorbereiten. Genau, und das funktioniert, also zumindest für mich, wenn ich das machen würde, würde nicht funktionieren. Also wenn ich die Welt kenne und das Abenteuer spielt jetzt in irgendeiner Stadt, die ich auch kenne, dann muss ich mir jetzt nicht nochmal x Sachen rausschneiden, sondern ich kann halt sagen, ihr geht da lang und ihr werdet das und das sehen, oder ihr geht da lang und das wird passieren. Ja, da bist du so 5 Minuten mit beschäftigt und dann wollen die SC ja irgendwas machen. Man muss ja schon irgendwie. Irgendwann, also ich glaube, die Spieler merken das irgendwann. Ja, genau. Ja, deswegen, das schon gut vorbereiten und dann. Ja, also nehmen wir zum Beispiel nochmal unser Warhammer-Abenteuer, was ich geleitet habe. Da wusste ich auch nicht, in welche Reihenfolge das abgeht oder so, aber alle Schauplätze waren ja soweit vorbereitet, dass ich wenigstens halbwegs einen Überblick hatte, was. Richtig. Was passiert da oder wenn sie sich da aufhalten, was kann das auslösen? Da hatte ich ja vorher auch keinen Plan im Kopf, das läuft so, so und so ab. Richtig. Genau, und dann, okay, die sind gerade am Uhrturm, da würde passen, wenn sie jetzt was sehen können. Ich glaube, ihr hättet auch Glück, das hat nur einer die Probe geschafft, sonst hätte die das gar nicht mitgekriegt. Mhm. Also, ne, das finde ich auch spannend halt, dass sich das völlig anders entwickeln kann, dass ich am Abend vorher sozusagen auch nicht weiß, was wird passieren. Richtig. Gut. Ja, nächster Punkt. Ihr fühlt euch als Spieler oder Spieler da öfter unter Druck gesetzt. Ist es vielleicht das Bespielen bislang unbekannter Systeme, von denen ihr euch ins Boxhorn jagen lasst? Fühlt ihr euch im Setting nicht so sicher wie vielleicht andere? Oder noch anderes? Seht ihr euch Erwartungen gegenüber, die ihr nicht erfüllen könnt oder das meint? Was kann sowas auslösen bei euch und was macht ihr dagegen? Ist es der berühmte Gruppenvertrag, der alle Wogen glättet? Oder doch eher was anderes. Jo, unter Druck gesetzt. Ja, also ich bin irgendwie nicht so der Typ, der sich schnell unter Druck gesetzt fühlt oder weiß ich nicht. Also ich habe halt eine Spielrunde, die ich leite, vielleicht auch mal nebenbei noch eine zweite, aber ja, das war's dann auch. Den Rest, die restliche Zeit verbringe ich lieber als Spieler. Das ist dann, also ich würde mich bestimmt unter Druck fühlen, wenn ich jetzt 5 Spielrunden hätte. Also so wie ich den Text verstehe, geht es ja darum, ob ich mich irgendwie durchs Setting unter Druck gesetzt fühle. Ja, oder dass du die Regel nicht kennst, sondern irgendein anderer sie besser kennt. Hast du ja bei Warhammer jetzt nicht unbedingt... Nee, schön wär's. Nein, jetzt bei Warhammer 40k hatte ich es halt, dass ich nicht komplett so in den Regeln drin war wie bei Warhammer 3. Und wir haben jetzt aktuell, dass im Abenteuer so eine Art Fahrzeugverfolgung und Fahrzeugkampf ansteht. Und irgendwie habe ich es mich noch nicht geschafft, durch die Fahrzeugregeln zu quälen, weil ich die auch irgendwie ein bisschen elend finde. Da unter Druck würde ich nicht sagen, aber ich überlege, wie ich das Ganze löse. Ob ich das Ganze irgendwie ein bisschen mich gar nicht so sehr auf den Fahrzeugkampf konzentriere, sondern eher auf das davor und dahinter. Kann man ja auch machen, genau. Weil das ist für mich nicht so, also die Regeln an sich sind für mich nicht so innovativ, dass ich damit jetzt so einfach das machen würde. Vor allem werden wir es auch nur an einer einzigen Stelle machen und danach nie wieder. Ja, falls es überhaupt dazu kommt. Ich finde den Plan, den Blitzturm quasi zu zerlegen und dann gucken, was die Blitze unsere Arbeit verrichten, auch sehr spannend. Ja, ich zwischendurch dagegen und dann habe ich mir gedacht, das ist egal, wenn ihr alle sterben wollt und eine perfekte Basis, die man übernehmen könnte, auch einfach mal komplett zu vernichten, dann muss ich halt in den nachfolgenden Abenteuern einfach den Startpunkt rausstreichen und doch wieder die Frontbasis nehmen. Naja. Ja, also auf jeden Fall. Mir ist aber mittlerweile auch aufgefallen, dass da eine Panzertür war und wir eine Melterwaffe haben. Das ist mir so im Nachhinein bewusst geworden. Ich glaube, genau am nächsten Tag so. Na, immerhin dann, also. Ja. Wir sehen, nächstes Mal habe ich tolle Ideen. Ja, werden wahrscheinlich besser als beim letzten Mal. Also, ja, aber was ich sagen wollte, also im System bin ich jetzt, also das ist jetzt Beispiel, ist ein System, was ich leite, wo ich nicht 100% im Sattel sitze, wo ich mir dann denke, anstatt da schlecht durchzugehen, überlege ich mir eher einen Mechanismus. Ja, kann ich verstehen. Genau, also ich bin eigentlich auch der Typ, der eher Systeme spielt, die auch gut kennt. Bei Probespielen, klar, probiere ich auch mal was aus, auch was zu leiten. Aber da bin ich eigentlich auch nicht in der Situation, dass jemand dann besser die Regeln kennt. Ich habe jetzt mit Savage Worlds eine neue Runde angefangen, War of the Dead, mit Argami, der leitet. Und da ist es dann trotzdem mal so, dass ich derjenige bin, der die Regeln besser kennt. Mhm. Oder mehr Erfahrung mit hat, sagen wir es mal so. Und dann schon mal merke so, ja, okay, das passt jetzt nicht ganz, aber ich bin dann auch nicht derjenige, der dann brüllt, aufschreit, und so geht's nicht, sondern das schreibe ich dann hinterher mal, oder wenn es nicht wichtig ist in der Situation, sage ich das dann auch gleich mal, aber halt in einem, also unterstützenden Ton. Richtig. Genau. Nee, so ein Regelasi mit am Tisch, das nervt, nicht. Genau. Das hilft nicht. Richtig. Ansonsten leitet Spielsysteme, die ihr kennt. Ja. Das macht doch keinen Sinn, irgendwas zu leiten. Eine Sache fällt mir jetzt doch noch ein, wo ich mich tatsächlich selber unter Druck gesetzt fühle, und zwar, oder fühlen würde. Und zwar ist das mal so, dass wir in unserer Dienstagsrunde immer abwechselnd Spiel leiten. Und das ist so eine Feierabendrunde. Da komme ich immer von Arbeit und bis kurz vorher gearbeitet, halbe Stunde gefahren. Dann wird losgespielt und wenn dann halt der Tag vorher wirklich anstrengend war, dann kann es halt sehr nervig sein, weil da dann zwei Leute am Tisch sind, die dann auch immer so Kleinigkeiten so und dies und das und jenes. Das würde mich tatsächlich, wenn ich das Spiel leiten würde, stören, beziehungsweise ich habe das einmal gemacht. Beim ersten Mal ging das ganz locker von der Hand, aber beim zweiten Mal, da war ich dann wirklich, habe ich gemerkt, dass ich den Ganzen nicht mehr so ganz folgen kann. Und das ist als Spielleiter fatal. Seitdem habe ich mich darauf beschränkt, wenn ich halt Ferien habe, dass ich dann mal Spielleiter, aber nicht während ich vorher arbeite. Okay. Ja, also kurzum, Fazit, nicht unter Druck setzen lassen. Leitet Sachen, wo ihr firm seid. Genau. Wenn da Sachen drin sind in den Regeln, die euch nicht gefallen oder die ihr nicht komplett durchdrungen habt, dann denkt euch irgendeine Hausregel aus, mit der ihr klarkommt. Achso, ich dachte, es kommt, hört auf, DSA zu spielen. Und nehmt was anderes. So, ich kann wieder einen Haken machen. DSA-Anspielung untergemalt. Ja. Nee, aber tatsächlich ist das mal, man sollte sich viele Systeme kennen und also auch mal spielen statt Spielleiten. Und da findet man vielleicht auch, was einem besser gefällt einfach. Wo das seinem persönlichen Spielbedürfnis näher kommt. Das hat man ja tatsächlich oft. Dass Leute spielleiten mit einem System, das gar nicht zu ihnen passt. Also eigentlich. Also das Interessante ist ja bei hier Robin D. Laws gut spielleiten. Da geht es ja irgendwie darum, dass er irgendwie am Anfang sieht er quasi den Spielleiter auf der grünen Wiese mit seiner Gruppe und dann überlegen die quasi, welche Systeme, was sind unsere Anforderungen, was möchten wir in unserer Spielgruppe erreichen. Und dann nennt er einem quasi so eine Anzahl an verschiedenen Rollenspielsystemen, die dazu passen könnte. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ja voll mega. Aber irgendwie, bei mir ist es genau andersrum. Ich habe ein Rollenspielsystem und dann suche ich die Leute dazu. So rum geht es auch. Aber es ist ja eher so, man hat das Phänomen unter anderem halt bei DSA-Spielern sehr gerne, weil DSA halt auch ganz viele verschiedene Spielertypen anspricht. Dass du halt den Simulationisten da hast, ja. Aber auch halt den Erzählrollenspieler. Und da muss man halt wissen, was man aus dem System rausholt. Und ob man wirklich das System nimmt oder eine von den 500 Konvertierungen. Ja. Und das geht aber genauso bei D&D. Wenn ich keinen Bock auf so ein bisschen taktisches Figurengeschiebe habe, dann, das kann halt D&D besonders gut oder Pathfinder. Wenn ich das nicht machen will, natürlich kann ich dann auch Pathfinder spielen, aber ich müsste dann nicht so detailliert alles Mögliche aufgeschlüsselt haben. Na, es ist ja richtig, dass verschiedene Systeme unterstützen verschiedene Arten zu spielen. Richtig. So. Und wenn ich jetzt so System der... Das kann man auch hören. System Matters. Und so, wenn ich jetzt halt auf das taktische Taktieren stehe und auf dem Feld rumlaufen und spielen, dann ist Vampire the Masquerade wahrscheinlich nicht unbedingt mein System. Ja. Weil der Püppchen auf dem Feld, das ist egal, ob ich jetzt 6 oder 8 Blutpunkte habe. Ja, wobei Vampire ist ja noch so ein interessantes Beispiel für etwas, was sich ja gerne mal Erzählspiel nennt, aber eigentlich sehr, sehr klassisch daherkommt. Ja. Ja. Naja. Auf jeden Fall nochmal jetzt zu deinem allgemeinen DSA-Hass zurückzukehren. Kennst du den Film The Big Lebowski? Das ist ein Unverschämter, dass mir diese Frage gestellt wird. Auf jeden Fall, John Goodman schafft es doch auch in jedem zweiten Satz auf Vietnam anzuspielen. Selbst wenn es überhaupt gar keinen irgendwelchen Bezug gibt. Ich verstehe den Bezug, den du da... Also ich bin der Dude und ich habe ihm gerade überhaupt also keinerlei Verbindung zu DSA erkannt. Ob ich Big Lebowski kenne. Ich habe neulich My Little Pony geguckt. Ja. Die zweite Staffel. Und sofort, da waren sie bowlen, die Ponys. Und ich musste sofort Stopp drücken, weil da natürlich eine Big Lebowski-Anspielung war und man sofort Walter Subject erkannt hat. Anhand der Brille. Ach du meine Güte. Ja, sehr lustig. Ich war heute Morgen im Kindergarten, habe meinen Sohn hingebracht und dann kam sein Kumpel mit einem T-Shirt und vorne stand drauf Dude. Meinst du, der kannte den Film auch schon? Der Dude. Wobei es würde passen, also sonst hat er mal Star Wars T-Shirts. Sehr schön. Ne? Ich meine, jedenfalls, wenn du die Verbindung nicht kannst, das ist halt ein typisches Phänomen von Einsystemspielern oder Spielleitern. Ja. Da du Warhammer 40k und Warhammer Fantasy leitest, bist du ein Zwei-System-Spieler. Das heißt, du kennst diese Probleme nicht mehr. Demnächst bin ich ja sogar ein Drei-System-Spielleiter. Ja, richtig. Quasi ein Zweieinhalb-System-Spielleiter, aber ist ja quasi Warhammer 3 in... Wobei, ich habe sogar mal DSA geleitet. Mhm. Mhm. Gut, dass ich das jetzt weiß. Wir werden die Gästeauswahl für die nächste Zeit anpassen. Ja, nee, also jedenfalls das nochmal zusammenfassen, das ist natürlich auch bei Midgard-Spielleiter oder RuneQuest-Spielleiter genauso, aber davon gibt es nun mal nicht so viele. Kurzum, sich ein anderes Thema angucken. Okay, ja. So, haben wir das durch. Gruppenvertrag. Möchten wir dazu noch was sagen? Über den Gruppenvertrag könnte man, glaube ich, eine ganze Folge machen. Also Gruppenvertrag ist... ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich bei Warhammer Online so ein Event alle zwei Wochen durchführe, wo ich habe eine Gilde, da dürfen nur Zwerge rein. Du hast auch mittlerweile eine Elfengilde, habe ich erfahren. Nein, das war nur zwischendurch, aber irgendwie wollte sich da kein Zweiter für finden. Wobei jetzt hat sich einer... Ich bin positiv überrascht. Die Welt ist doch nicht so schlimm, wie sie... Also Zwerge für ein Regiment und ein Zwergengilde aufzutreiben ist wesentlich einfacher. Wobei aktuell haben wir wieder die ganzen Probleme. Die älteren Spieler teilweise haben irgendwie fertig studiert, machen andere Sachen. Wir haben rekrutieren, haben nicht genug Leute, die führen. Auf jeden Fall, letzte Woche, ich hab's zusammengeschnitten in einem 3,5-Minuten-Video und Manowar Hail and Kill draufgelegt. Das noch nicht verlinkt, das ist ja unglaublich eigentlich. Muss ich dir schicken? Ja, das muss ich sehen. Hail and Kill. Auf jeden Fall ging es da darum, die standen halt, ich habe denen gesagt, hier, ihr Schweine, stellt euch jetzt in einer Linie hin. Dann haben sie erzählt. Dann meinte ich, eine Linie ist eine Linie, das Ganze auf Englisch. Also die zu hüten ist fast so wie ein Kindergarten, sobald du 12 Zwerge auf dem Haufen hast. So, und dann meinte ich hier folgendermaßen, wir führen jetzt das Event durch und es gibt, das Wichtigste ist Disziplin. Und dann meinte ich, Disziplin ist, ihr macht genau das, was ich euch sage. Und das könnte man auch über den Gruppenvertrag legen. Es wird alles gut, solange ihr einfach nur tut, was ich euch sage. Da bin ich einfach zu dolle der autoritäre Spielleiter. Außer irgendein Spieler heult rum, dass er mit dem System nicht klarkommt. Und soll's geben, ja. Soll's geben. Ja, ich bin da eigentlich genau... Andersrum, ich bin immer sehr harmoniebedürftig und kompromissorientiert und höre mir dann schon an, was meine Spieler wollen, wenn das denn der Fall ist. Ja, meistens entsteht aber sowas nicht explizit, sondern implizit und von daher... Ja, aber ja, korrekt. Aber wenn da halt... Wenn du eine Gruppe hast aus 4-5 Leuten und die meinen jetzt, wir diskutieren jetzt alle ergebnisoffen und am Ende wird eine Gruppenkonsensentscheidung getroffen, dann hast du am Ende irgendwie 5 Köpfe, 5 Meinungen. Und das liegt bei mir an meiner Fähigkeit, sozusagen einen harmonischen Kompromiss herzustellen. Ach so. An der du denn noch feilen musst. Richtig, ich nenne es einfach Meisterdecision. Genau. Wenn sich die Meisterdecision meiner Meinung anschließt, dann bin ich da auch normal zufrieden mit. Richtig. Verdammt, wieso war ich nicht d'accord? Also, sind wir d'accord? Ja. Gut, was machen wir jetzt? Ihr habt eine festgesetzte Spielzeit pro Session oder ein bestimmtes Abenteuer. Ja. Wie plant ihr auf den Punkt, sodass alle mit einem guten Gefühl heimgehen können? Nennt sich Bäcker. Ja, gut, aber das heißt ja noch nicht, dass Ingame das so klappt. Nein, also... Da musst du, glaube ich, das Warhammer-Konzept nochmal erläutern. Das Warhammer-Konzept, also bei Warhammer Fantasy hatten wir es so, dass wir 2 Stunden Sessions hatten. Ja. Und bei Warhammer 40k haben wir es so gemacht, dass wir so 60 Minuten Sessions machen. Das heißt, am Anfang hatte ich mir Wecker gestellt, jetzt gucke ich halt direkt aufs Mikro. Und ich sehe, wenn irgendwas rauskommt zwischen 55 Minuten und 1 Stunde 10, dann könnte ich halt guten Cut machen. Weil wenn ich dann noch ein bisschen rumschneide und anpasse, dann kommt am Ende irgendwie eine Stunde raus oder 50 Minuten oder irgendwie sowas. Das heißt, ich gucke dann halt auch innerhalb dieser Stunde, nähern wir uns irgendwas, wo man irgendwie wie einen kleinen Cliffhanger einbauen könnte. Ist gerade irgendwie eine Aktion von einem Spieler zu Ende gegangen, die verkackt ist? Die ist immer besser, als wenn er es irgendwie gerade geschafft hat? Für einen Cliffhanger? Mhm. Oder ist gerade irgendein Thema entstanden? Oder sie sehen am Horizont, keine Ahnung, einen Kampfjäger anrollen oder sowas. Also irgendwas, also der klassische Lost-Moment, wenn man nicht sieht, was passiert, sondern man sieht die angsterfüllte Fresse von dem Typen, der irgendwas sieht, was nächste Folge garantiert nicht aufgelöst wird. Mhm. So wie die ganze Serie nicht aufgelöst wurde. Aber das ist ein anderes... Spoiler! Das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, also bei uns ist es der Sonderfall, ich habe halt die Anzeige auf dem Mikro und ich weiß, ich versuche es ungefähr in 1-Stunden-Blöcke zu pressen. Jo. So. Ich weiß aber nicht, ob das Abenteuer in 10 Sessions oder in 15 Sessions abgeschlossen sein wird. Am Anfang habe ich das versucht immer zu schätzen und ungefähr überlegt, was könnten wir schaffen, so und so viele Sessions und dann geht's. Und es war immer darunter. Also ich war schneller. Nein. Achso. Also selbst, selbst bei Situationen, wo ich dachte, das ist ratzdifatz geklärt, das war super fertig. Mhm. Also das hat x Sessions gedauert, wenn man sich nochmal unterhält und Rollenspiel und alles. Und dann bin ich irgendwann dazu übergegangen und gedacht, das ist ja kein Wettrennen. Also ich muss euch da ja nicht durchpeitschen. Ich möchte natürlich, passieren Sachen und es sollen Sachen passieren. Ja, das Pacing vom Spieler, da muss auch stimmen, aber das klappt ganz gut bei dir. Ja. Kann man sich ja anhören. Kann man sich anhören. Und du hast ja ganz passend beobachtet, irgendwann, wenn es mir halt zu viel ist und zu viel fabuliert wird, dann fasse ich es einfach mal zusammen. Ja, das läuft folgendermaßen. Der Spieler da redet 3 Minuten gefühlt einen totalen Unsinn. Der Spieler, ja, genau. Der Spieler hat da daraufhin richtig. Sagt danach genau das Gegenteil. Innerhalb von 3 Sätzen und dann geht's weiter. Da kann ich nicht immer zu köstlich bürmeln, wenn das bei Warhammer passiert. Da ist mir das erst neulich mal so richtig aufgefallen. Ja, nee, aber irgendwie muss man es ja machen, dass man halt den, wenn der Spieler nicht zum Punkt kommt, irgendwann muss ja weitergehen. Also das. Ja, also irgendwann muss halt mal eine Entscheidung getroffen werden und es muss weitergehen. Also bei Warhammer oder auch Warhammer 40k war es so, dass ich öfters in den Kritiken gelesen habe, oh, ihr habt so eine fokussierte Runde. Bei mir hängen die Leute die ganze Zeit nur rum, fressen Chips und unterhalten sich, was sie am Wochenende gemacht haben. Die Wahrheit ist, du kannst es nur rausschneiden. Wobei, jetzt bei Warhammer 40k habe ich fast gar nichts rausgeschnitten. Nein, das war auch tatsächlich ein Scherz. Also ich meine, du kannst natürlich, oder wirst das ein oder andere vielleicht schon mal rausschneiden, aber ich finde, die Runde ist auch sehr fokussiert und ich finde das auch sehr angenehm. Generell finde ich fokussierte Runden angenehm. Ich hab nichts gegen Runden, die auch mal ein Späßchen machen und so weiter. Passiert aber bei Warhammer auch oft genug. Trotzdem sind wir immer eigentlich relativ gut dabei. Schätze ich auch in einigen meiner anderen Runden. Und vermisse das. Es gibt auch Runden, wo ich das dann tatsächlich vermisse. Der gute Robin D. Laws meint ja, es treffen sich ja Leute, die sich auch privat kennen. Und dann treffen sich nach 3 Monaten und haben natürlich privat Sachen zu klären. Und da meint er, mach das doch, bevor ihr anfangt zu spielen. Lass die Leute sich ausquatschen, mach vielleicht das Essen vorher, dass wenn gespielt wird, dass dann halt die Leute ausgequatscht sind. Dass sie dann nicht erzählen müssen, wer geheiratet hat oder wer wieder zusammen ist oder so. Genau, das ist so eins der Rezepte. Und Pausen machen. Richtig, genau. Das ist tatsächlich bei Warhammer auch sehr gut. Wir spielen eine Stunde, dann ist das Mikro aus, dann wird mal 5 Minuten erzählt, man tauscht sich nochmal aus und dann geht's weiter. Selbst im Studium hatte man irgendwann mal zwischendurch mal seine 5 Minuten Pause. Ja, wenn ich Pathfinder leite, das ist dann wahrscheinlich der Altersunterschied, weil ich 10 Jahre älter bin als Spielleiter. Da hat man dann, da klappt das tatsächlich ganz gut, dass wir halt 4, 5, 6 Stunden am Stück, vielleicht noch eine Essenspause dazwischen, das schon. Aber da spielen wir relativ gut am Stück durch immer. Ich habe aber auch hatte eine gleichaltrige Pathfinder und die hat auch zum Quatschen und furchtbar. Man muss auch als Spieler eine gewisse Selbstdisziplin bringen. Ich als Spieler tue das eigentlich auch. Auf jeden Fall, also während des Studiums hatten wir zwischendurch immer so eine Vierer-Mann-Arbeit und wir hatten einen Typen dabei, der ist ein super Quatschkopf. Der ist jetzt, glaube ich, bei der Volkswagen Bank, da ist er auch ganz richtig. Auf jeden Fall, dem musste ich alle 3 Minuten fokussieren sagen. Und das war das Triggerwort für hör auf, Unfug zu erzählen, wer auf dem letzten Dorffest besoffen war, sondern schreib weiter. Ich habe noch nicht angefangen, fokussieren in der Rollenspielrunde zu brüllen. Ich versuche, die Handlung zusammenzufassen und eine Entscheidung herbeizuführen. Sehr schön, sehr schön. Ja, ansonsten, um jetzt auf das eigentliche Problem noch einzugehen, normalerweise in normalen Runden hat man das ja nicht unbedingt, dass man jetzt so auf den Punkt fertig sein muss. Wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, nee. Ne, egal, ob das jetzt mal Smartspitze, Dungeon-Abenteuer war, ist eigentlich egal. Klar versucht man die, nee, würde ich jetzt nicht mit einem Kampf sozusagen abbrechen, man versucht sich schon einen guten Punkt aus, wo es halt zeitlich passt, wenn man weiß, was weiß ich, bis spätestens 11, wenn es jetzt 10 ist, ne, dann macht man vielleicht mal, gucken wir mal so langsam, oh, okay, hier würde es passen. Und auch beim Star Wars Abenteuer, ja, wenn die Szene beendet ist, dann ist ein guter Cutpunkt. Und wenn nicht, irgendwo, wo es halt passt, wo man halt nicht 1000 Sachen auf dem Tisch aufgebaut hat oder noch mittendrin ist in der Handlung. Da, also ich bin nicht so der Cliffhanger-Typ, glaube ich. Nicht. Da bist du eher der. Ich habe zu viel damals auf, ich glaube, das kam auf Sat.1, die alte Batman-Serie. Mit hier Typ in Strumpfhose. Da hat ja jede Folge in einem Cliffhanger aufgehört. Ach, diese furchtbare Batman-Serie. Die furchtbare Pau. Die hat mich 20 Jahre lang abgehalten, irgendwie Superhelden lesen oder sonst wie rezipieren zu können. Ein paar Jahre später kam ja dann, ich glaube, auf Pro7 die Animationsserie Batman. Und die war irgendwie für so eine Nachmittagskinderserie war die deutlich erwachsener. Also Batman of the Future, die war, das war jetzt ein paar Jahre nochmal später. Das war ein paar Jahre nochmal später. Da ist auch mal zwischendurch ab und zu einer gestorben. Ich kann dir das nicht sagen, weil, wie gesagt, Batman hinderte mich daran, das auch in irgendeiner Form rezipieren zu können. Genau, und das ist furchtbar. Die liefen, da gab es ja auch irgendwie ein paar Filme, halt auch mit dem Typen und hier The Boy Wonder. Und ich glaube, da waren sie mit dem Hubschrauber unterwegs und dann hat irgendwie sich ein Hai festgebissen in deren Landekufe und dann hat Batman Robin gesagt, hol das Anti-Hai-Spray und der hat dann hinten in den Kofferraum geguckt, aber glaube ich, weiß nicht, Anti-Termiten-Spray, aber auch das Anti-Hai-Spray. Ja. Und hat er das Anti-Hai-Spray eingesetzt. Ah. Okay. Ich habe gerade die einen Podcast namens Superhero Unit hat gerade neu begonnen. Okay. Das unter anderem den Film zu Batman besprochen hat. Welchen jetzt? Ja, dazu, zu dem Film gab es auch noch, also zu der Serie gab es auch noch einen Film. Den haben sie halt unter anderem besprochen. Okay. Und da hat er auch mal vom Anti-Heist-Spray geredet. Ach so. Er meint wohl das Anti-Heist-Spray. Jetzt wird mir das erst klar. Aber ja, sehr, sehr, also im Nachhinein doch ganz interessant, die Serie irgendwie. Auf jeden Fall, also es gab immer einen Cliffhanger, aber es war halt ein Cliffhanger, wo du wusstest, er löst ihn auf. Ja. Und ich versuche doch ein bisschen anspruchsvollere Cliffhanger zu machen. Ich mache das nicht so gerne, weil es ist immer, gerade wenn man sich länger nicht getroffen hat, oft schwierig noch zu wissen, wie ist das letzte Mal ausgegangen. Wenn das denn hochdramatisch, du hingst noch mit einem Finger an der Wand, und dann sitzt man da ganz entspannt beim nächsten Mal und dann so, ach ja, du saßt da noch. Man hat schon angefangen, andere Sachen zu machen. Richtig. Also um wieder in diese Stimmung zu kommen, die man beim Cliffhanger hatte, die ja vielleicht sehr, sehr aufgeregt war, das ist halt doch manchmal schwieriger, da wieder reinzuschalten. Wobei das bei so einem Warhammer-Format noch leichter ist, glaube ich, als wenn man da halt mal die Feierabendrunde hat und der Spieler da selber schon vergessen hat, was man letztes Mal war. da fällt mir beim Thema unter Druck noch ein, der momentane Spielleiter in seiner Dienstagsfeierabendrunde lässt immer zusammenfassen von einem der Spieler und dann aber so oberschullehrerhaft, dass da fühlt sich der ein oder andere auch unter Druck. Bloß nicht an die Tafel. So ungefähr. Ja, also sprich, das taucht bei mir auch nur bei Con-Abenteuern auf. Die habe ich ja, wie gesagt, vorher Probe gespielt, um zu wissen, oder ich habe dann ja das Ende des Konslots, was weiß ich, 17 Uhr, es ist 16 Uhr, dann denke ich mir, okay, jetzt die zwei Nebenbegegnungen noch auslassen, damit dann das Finale anfangen kann, oder wenn das Finale noch nicht in Reichweite ist, dass man halt das, was jetzt als nächstes kommt, halt als zumindest als Semifinale machen kann oder so, dass das halt schön ausklingt. Das soll schon drin sein. Dass man ein bisschen sein Abenteuer, ein Gefühl für das Pacing im Abenteuer hat. Das ist, macht man ja gerade dadurch, dass man es vorher schon mal Probe gespielt hat, dass man sich da ein bisschen auskennt, dass man das bisschen... Ja. So. Okay, letzter Punkt. Vielleicht fällt euch auch was ganz anderes, eher auf das Setting bezogenes ein. Sei es was zu Abenteuern oder Besonderheiten im Weltraum unter Wasser oder was zu dampfbetriebenen Kreaturen, Konstrukten, Warjacks, Fahrzeugen und Co. Ja, also ich habe mich auf jeden Fall erinnert gefühlt an, dass wir in der Weltkriegsepisode, meine ich, schon mal geredet haben über deine U-Boot mit Warhammer Fantasy. Also es, bei Warhammer Fantasy gibt es ja bei den Zwergen Baragwar, die Seestadt, und da... Da kommt Gotri her. Es wäre auch gedacht gewesen als quasi die Spotlight-Episode für Gotri. Ja. Wer schon Angst vor normalen Flößen hat und sich an Segel fesseln musste. Richtig. Also und das natürlich bestimmt Terror gewesen. Natürlich gibt's, hat das alles einen Hintergrund und die eigene Familie, die natürlich schwer im Panzerschiffgeschäft ist. Aber mit dem Prototypen verschwunden ist. Und es gibt dann natürlich immer die klassische, die Heldengruppe wird mit einer anderen zusammengewürfelten Gruppe losgeschickt auf eine Rettungsmission und hätte dazu dann zum Beispiel den Zwergen-Nautilus genommen. Ja. Die ja so ähnlich ist wie, ich sag mal, im Film das Boot. Diese Zweiten Weltkriegs-U-Boote waren ja Schiffe, die ab und zu mal tauchen konnten. Mhm. Und nicht irgendwie wie moderne U-Boote 3 Monate unter Wasser sind. Und da hatte ich mir auch überlegt, welche Leute fahren alles los, was ist der Hauptauftrag, was passiert unterwegs und was ist eigentlich noch so, was ist der Feind im Innern? Also auch, dass natürlich bei Zwergen innerhalb politische Ströme sind und auch die alteingesessenen Gilden, die halt neue Waffensysteme wie die Nautilus, halt das klassische Urkriegsschiff der Zwerge, die Ironclad oder die Dreadnought verdrängt. Und Zwerge sind auch immer schön für festgefahrene Gilden und Clanstrukturen, wo sich das irgendwie noch gegenseitig potenziert mit, ich will nicht, dass der Newcomer sein Geschäft aufbaut mit einer Waffentechnologie, die wahrscheinlich besser ist als meine. Und dann aber auch natürlich zwischendurch immer die Idee, dass der eigentliche Führungsstab des U-Bootes bei irgendeinem Unfall draufgeht und die Spieler natürlich unter Kontrolle sind und dann quasi ihr Gefährt haben. Bei Star Wars ist das ja auch. Entweder du hast eine Basis oder du hast eine Y-Wing-Schwadron oder du hast halt einen YT-1300-Frachter, mit dem du durch die Gegend kesseln kannst. Ja. Wenn die da die ganze Zeit nur die Crew wären und irgendein NSC wäre der Captain, das wäre ja schweinelangweilig. Möglicherweise. Sagt der Spielleiter denen, du gehst ans Geschütz, du musst essen und du machst hinten die Kombüse sauber. Mhm. Ja, das stimmt, das ist schon natürlich schon schön, wenn man selber da ran darf. Richtig, und die Idee war ja bei Warhammer Fantasy 3. Edition gibt es ja diese Aktionskarten, was man so machen kann. Und die Idee war dann, dass ich dafür Prototypen hatte mit, der eine ist ein Periskop und kann halt seine Perception-Tests, also seine Wahrnehmungssets dazu benutzen. Erkenne ich das gegnerische Schiff, kann ich es zuordnen und was ist die Erkenntnis? Oder für den nachfolgenden Kampf dann Boni. Oder der Typ, der vorne an den Torpedos sitzt, muss dann halt sein Education Guess machen, damit er halt irgendwie Entfernung und solche Sachen einstellen kann. Du hast quasi das Star Wars Fahrzeugkampfsystem vorausgedacht. Richtig. Bevor es dann später irgendwann umgesetzt wurde. Und ja, in aktuellen Star Wars geht es ja auch darum, dass wenn alle großen Raumschiffe fliegen, dass nicht nur einer was tut, sondern alle was tun. Ja. Wobei ich habe jetzt neulich irgendwo gelesen, dass es wohl für den Pilot am langweiligsten sei. Da ich gerade Pilot bin, würde ich das nicht unbedingt bestätigen. Auf jeden Fall, wenn man sitzt in einem U-Boot, dann will man noch Sachen abschießen. Ja. Mit Torpedos. Jo. Oder mit Melterbomben. Oder mit Melterbomben. Plus dazu noch der Feind, der Zwergenverräter im Innern. Ja. Ja, klingt gut. Ich habe ja auch schon vorgestellt 10 Abenteuerideen für U-Boote. Ja. Wobei ich quasi die Militärszenarien oder jetzt im Sinne von versenke das Handelsschiff oder versenke das Kriegsschiff oder greife den Konvoi an oder so, das habe ich weggelassen oder was weiß ich, Wasserbomben prasseln runter, sondern eher so, dass die Führungscrew wechselt die Seite, wie verhaltet ihr euch? Ja, also habe ich gelesen, fand ich interessant. Wenn man auch mal, ich hatte mir dafür für die Vorbereitung das Hörspiel besorgt von Das Boot. Ja. Wo dann irgendwie aber die Zwischen, also damit quasi, also es war mit den Soundschnipseln aus dem Film, aber damit quasi die Überleitung funktioniert, hat dann hier Herbert Grönemeyer die Erzählertexte gesprochen. Ich dachte gesungen. Nein. Er singt ja nicht der Kampfstation, sondern war halt gut gemacht. Ja. Und das Interessante ist, also der Film oder das Buch Das Boot, also wirklich einen gegnerischen Konvoi angreifen, machen sie ja, keine Ahnung, 30 Minuten von dem ganzen Okolyten. Den Rest sind sie eigentlich nur dazu drauf und dran, einmal überleben zu bleiben. Ja. Und da greift auch, es gibt doch dieses Cthulhu-U-Boot-Abenteuer. Unter Druck, ja. Unter Druck. Oder auch die Punkte, die du aufgezählt hast, also wirklich tatsächlich losfahren und gegnerische Kriegsschiffe versenken, ist auch der kleinste Teil vom Film. Mhm. Apropos kleinster Teil von Film, ist ja gerade irgendwie Wolfgang Petersen, ist ja irgendwie gerade so und so viele Jahre Kinojubiläum oder so. Okay. Oder er hatte Geburtstag. Ja, ich glaube, er hatte Geburtstag. Jedenfalls war so ein kleiner Bericht über ihn. Oder so auch nochmal über Das Boot. Und erstens wusste ich nicht, dass es gibt einen Director's Cut, der hat irgendwie 180 Minuten. Ja. Und dann gibt es auch eine Langfassung, die 300 Minuten hat. Das ist die Fernsehversion, glaube ich. Ja, oder die Fernsehfassung. Woraus du deine Serie gemacht hast. 300 Minuten. Wir haben den Film so vorgestellt. Ein U-Boot-Film, wo die Leute die meiste Zeit warten müssen. Das ist auch sehr, sehr schön. Es gibt ja diese ganzen Ego-Shooter und es gab damals immer schon dieses Spiel Flashpoint. Da hast du nicht einen gespielt, sondern manchmal so eine 12er oder Gruppe. Und das war auch so ein bisschen Milsim. Und am Anfang sitzt du in einem LKW und fährst über diese ganze Insel und es passiert 6 Minuten nichts, sondern man meint einer der anderen Soldaten, das ist das Geile an der Armee. Fast die ganze Zeit warten dafür. Ist, wenn dann die Action passiert, umso intensiver. Und in diesem Spiel ist echt viel nichts passiert. Bis dann 3 Sekunden Action waren, du wurdest von der Kugel getroffen, warst tot. Also, ja, das nenne ich Milsim. Ja, auf Jägernet gab es daraufhin noch einen sehr schönen Doppelbericht über das Tauchen. Er ist irgendwie wohl ein Taucher, Ex-Taucher, Freizeittaucher, weiß ich nicht ganz genau, hat jedenfalls sehr ausführlich darüber berichtet, wie das ist mit Sauerstoff, wie sich das unter Wasser komprimiert, was ich auch nicht wusste, dass ja auch militärische U-Boote maximal, also normale U-Boote nur bis zu 400 Meter, okay. Die besten Militär-U-Boote, glaube ich, irgendwas bei 900 Meter, das ist ja noch gar nicht so viel. Nee. Und dass sie zum Beispiel grundsätzlich keine Bullaugen haben, gut, das hat man jetzt schon mal gesehen, aber man hat noch nicht drüber nachgedacht, was es eigentlich ist, wenn da die Sensoren ausfallen. Das kann halt auch sehr interessant sein. Das kann sehr interessant sein. Ja, und halt das beim Auftauchen, genau, man maximal eine Auftauchgeschwindigkeit von 10 Meter pro Minute. 10 Meter pro Minute, ich glaube, so war das ja auch. Weil sonst die Crew explodiert. Genau, weil sonst sich das Gas im Gewebe zu sehr ausdehnt. Richtig. Und einen platzen lässt. Also gilt natürlich nicht für U-Boote, sondern für Taucher. Ja. Das U-Boot kann, das Boot muss das aushalten, aber... Ja, da hast du ja im Inneren künstlichen Druck. Insofern passt ja unter Druck nicht da auch wieder. Ja, ganz spannend. Ja, ich habe noch was mitgebracht zum Vorstellen, weil es halt da sehr gut zu passt. Ein Tittencomic. So, unter Druck, ja. Ich freue mich, dass du das so schön zusammenfassen kannst. Es ist, heißt Die Feuer von Askel. Dazu sind in den 90er Jahren 3 Bände zu erschienen. Der 4. Band ist leider nie gekommen. Gekommen ist das Stichwort. Die haben sogar in der deutschen Ausgabe hat ihre Mumu einen schwarzen Streifen abbekommen. Ja, also wir stellen erstmal vor, wer da dabei ist. Das ist ein franco-belgischer Comic von Alestan und Mourier, die mittlerweile die Trolle von Troy zeichnen, deswegen nicht zum vierten Teil kommen. Jedenfalls haben wir dabei Carrasquin, den etwas snobistischen Dichter, gleichzeitig so ein bisschen der Trottelbarde. Dann haben wir seinen Begleiter als Titel, der Schiffsjunge. Die treffen, weil die von einer der Inseln fliehen müssen, auf Sybil, die Tänzerin, Klammer auf die mit dem schwarzen Balken, Klammer zu, und auf Daoxian, einen älteren Söldner und Krieger, erinnert mich so ein bisschen immer an den Pathfinder-Charakter Esran, auch so eine ähnlich blaue Kutte, allerdings deutlich schwerer gewandelt, echter Haudegen, und zu guter Letzt noch Brumaire, den Dieb und Assassin. Ja, und die fünf erleben da nette Abenteuer. Es geht halt, das Setting selber ist so eine Wasserwelt, die aus verschiedenen Inseln besteht und zwischen denen man hin und her schippern kann. Und wenn zum Beispiel auf einer Insel die Pest ausbricht, ja, dann wird halt die Insel so lange isoliert, bis da keine Leute mehr sterben. Was meistens dann der Fall ist, wenn keiner mehr dort lebt. Ja. Das ist nämlich Quarantäne. Das ist Quarantäne, ja, genau. Im ersten Band geht es halt um das Finden von einer Wundersalbe. Und dass die wollen halt das geheime Rezept klauen. Naja, jedenfalls im dritten Teil angekommen. Blutige Korallen, das ist ein super Rollenspiel-Szenario. Da geraten sie in einen Sturm. Und als sie wieder der Sturm vorbei ist und auch noch einer der Charaktere fehlt, finden sie sich an einer quasi künstlichen Insel. Da kannst du einfach drauf gucken, die sieht nicht auch so cool aus. Waterworld. Waterworld im Mittelalter sozusagen, genau. Haben sie noch nie von gehört und naja, sind halt schwer verletzt und so, werden aber halt, befinden sich in teuren Betten, werden von Dienerinnen betreut, bekommen zu essen und so weiter. Naja, und sehen dann, wie der Herr der Insel einen seiner, sie denken, es ist einer der Sklaven, der da geschlagen wird, und fragen so nach, seine Sklaven schlägt er nie, dafür sind sie viel zu teuer. Das ist aber nichts als ein kleiner Fischer, der Schulden bei ihm hatte. Naja, und jedenfalls bekommen sie dann quasi die Rechnung für ihre Rettung aufgetischt und müssen feststellen, dass sie ihm plötzlich sehr, sehr viel Geld schulden. Aber sie haben Glück, durchs Korallentauchen haben sie natürlich die Möglichkeit, die Schulden abzubauen. Dummerweise sind die Korallen natürlich schwierig zu erreichen und es sind fiese Seemonster da unten. Mindestens. Man kann natürlich nur ganz flach tauchen, dann gibt es halt die günstigen Korallen, aber ganz weit unten sollen blutrote Korallen sein. Naja, und der Schiffsjunge hat natürlich eine coole Idee, macht sich hier mit so einem Wasserfass Luft rein, lässt es mit dem Stein absinken und stößt dann hier aufs ganze rote Korallenriff, wo dummerweise auch ein Meermonster ist. jedenfalls kommt er mit fundweise roten Korallen wieder hoch. Und dieser schweinische Händler, der ist natürlich, weil jetzt so, jetzt ist viel Gold da, dadurch sinken die Gesamtpreise. Ja. Naja, ist jedenfalls ein sehr, sehr schönes Szenario, was man halt, wenn die Charaktere mal schiffsbrüchig geworden sind, auch mal reinwerfen kann. Mhm. Hat mich auch so ein bisschen an Kugel erinnert, der hat auch mal seine Szene, dass er nach irgendeinem Kram tauchen muss. Ja. Kurz nachdem er sein Königreich abgegeben hat und Neues bekommt. Ja, sind ein paar coole Ideen drin, ist sehr, sehr gut gezeichnet, richtet sich explizit an Erwachsene. Trotz Balkens. Ich war kurz an Druna erinnert, nur dass es nicht so depressiv ist. Sondern der doch also lustig jovial und es sterben recht viele Leute. Ja, und es geht recht handfest zur Sache. Also es ist eine richtig coole Truppe. Und ich hatte Trolle von Treu, das ist bestimmt schon wieder ein Jahr her, dass ich das gelesen habe. Das kommt in der Stimmung auch sehr dicht an die Bände ran. Ich weiß nicht, ob du Landforce von Troy kennst, das ist auch in der größeren französischen Fantasy-Universum. Sagt mir nichts. Dadurch so ein bisschen Rollenspiel oder Fantasy-Parodie hat immer jeder, ich weiß nicht, ob jeder Mensch oder bestimmte Menschen, jeder hat irgendwie quasi eine besondere Kraft. Und die kann aber auch manchmal sehr, sehr unnütz sein. Okay. Also, jedenfalls bei Trolle von Troll geht es ja noch um einen der Nebencharaktere, einen Troll, und die ziehen da auch so durchs Land, ist auch so eine ähnliche Truppe und erleben da auch skurrile Abenteuer. Hat einen ähnlichen Witz wie diese Reihe. Kann man sehr empfehlen. Ich habe euch für alle drei Bände 5 Euro bezahlt, was nicht viel Geld ist. Richtig. Weil, wie gesagt, auch nie ein vierter Band erschienen ist. Hatte ich das schon erzählt, ja. Ja. Ja, das so als Tipp, wenn man was haben will mit Fantasy und Unterwasser. Plus das klappt ganz gut. Plus nackte Frauen. Richtig. Ja. Damit, denke ich, können wir den Karneval beschließen. Richtig. Wir hatten alles. Du hast richtig gesagt, und dann habe ich die letzte Stunde Unsinn gelabert wahrscheinlich. Wir hatten Hinweise, DSA-Hate und Weiber. Richtig. Okay. Ja, achso, noch als Hinweis, genau, dass unser Mikro ist kaputt seit einiger Zeit. Ja. Also mein Mikro ist kaputt. Genau, an deinen nehmen wir ja auf. Insofern, das macht das Schneiden immer ein bisschen schwieriger, weil das ja das Ohrhämmer-Mikro ist. Das kann ich mir nicht ständig ausleihen oder so. Richtig. Und für das Intro, für den Erzähler, für Ohrhämmer 40k muss der auch eigentlich mit dem alten Mikro aufgenommen werden. Und das schafft irgendwie immer so 30 Sekunden Aufnahmen noch, bevor es dann gar nichts mehr macht. Ich glaube, jetzt macht es gar nichts mehr, oder? Das wäre jetzt der neue Status, der mir noch nicht bekannt ist. Also möglich wäre das. Christoph sollte mir das Mikro mitbringen. Er hat es geschafft, mir den Karton des Mikros mitzubringen. Ich habe aber nicht reingeguckt, bis er mich dann anrief. Achso, Ingo, ich brauche ich habe das Mikro bei mir zu Hause vergessen, aber ich brauche den Stecker des Mikros. Sehr gut. Ja. Gut, ja, also deswegen das zurzeit etwas schwieriger. Wir werden mal sehen, wie wir das lösen. Und ja, hoffentlich bis bald. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.